Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, Vers 17 bis 18. Ein gesunder Baum trägt gute Früchte, ein kranker Baum dagegen schlechte. An einem guten Baum wachsen keine schlechten Früchte, ebenso wenig wie ein kranker Baum gesunde Früchte hervorbringt. Gott segne dieses Wort. Gute und schlechte Frucht. In diesem Bibelabschnitt hier aus dem Matthäus-Evangelium lernen wir mehr über gute und schlechte Frucht und Früchte. Und worauf es hier ankommt, ist zu verstehen, dass Jesus hier spricht und versucht, den Menschen zu helfen, zu verstehen, dass nicht die Herzen aller Menschen ihm zugewandt sind. Und das sind Menschen, die eben keine guten Früchte tragen, nämlich schlechte Früchte. Ja? Und wichtig ist zu verstehen, dass eben Jesus hier warnt vor falschen Propheten, also Leute, die vorgeben, in seinem Namen, in Gottes Namen zu kommen, aber die Wirklichkeit sieht ganz anders aus, deren Herzen sind Jesus Christus nicht zugewandt sind. Sodass wir eben an den Werken, also das, was nicht nur was Leute sagen, aber sondern was Leute tun, dass wir eben daran sehen können, ob sie nun gute oder schlechte Früchte tragen. Also ob sie nun Jesus Christus als Gott im Fleische bejahen oder verneinen. Ja, wenn sie das verneinen, wenn sie Gott als Jesus Christus im Fleische verneinen, dann sind das schlechte Früchte. Und ich ermutige euch, lest mal den ganzen Abschnitt durch, Matthäus 7, 15 bis 20. Und auch, was es bedeutet, dass es halt also mit falschen Propheten zu tun und eben, was nun echte Jünger sind, also Leute, die deren Herzen nun Jesus Christus zugewandt sind und nicht nur die das sagen. Das ist also im Vers 21 bis 23. Geht auch nochmal rein in den zweiten Petrusbrief, Kapitel 2, das ganze Kapitel, was nun falsche Propheten anbelangt. Und Jesus hilft uns eben zu verstehen, dass nicht alle, die sagen, dass sie Jesus Christus folgen, auch wirklich Jesus Christus folgen, sondern es nur vorgeben. Und an den Werken, an den Früchten werden wir sie erkennen. Und lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort und dass du uns hilfst, zu verstehen, was denn nun gute und schlechte Früchte sind. Und wir beten für alle Menschen, dass sie zu dir kommen, als reue Sünder, wo noch Zeit ist, und hilf uns, wir, die wir dir folgen, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Und hilf uns immer wieder, in die Bibel zu gehen und uns daran zu erinnern, was nun falsche Propheten sind, was nun falsche Jünger sind oder echte Jünger. Und weil wir vergesslich sind und wir vergessen diese Dinge. Also, wir beten, dass tagtäglich alle Menschen in der Bibel zu dir kommen, in Gottes Wort. Und wir danken dir, dass du uns hilfst in all diesen Dingen. Wir danken dir, lieben dich, lieber Herr Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.